1. Nachdem die Königin von Saba gerückt über Salomos Ruhm und den von ihm für Jahwe erbauten Tempel gehort hat, reist Sien, in mit schwierigen Fragen zu prüfen. 2. Sie erreicht Jerusalem mit einem großen gefolgen Kamelen, die Gewürz, Viel Gold und Edelstein trugen, und legte Salomo bei ihrer Ankunft all ihr Anliegen dar. 3. Salomo konnte all ihr Fragen beantworten, die ihm nichts verborgen blieb, so dass kein Antwort schuldig blieb. For, als die Königin von Saba Salomos umfassend Weisheit in den von ihm errichteten Palace so, 5. So I die Speisen und seinem Tisch, die Unterkunft seiner Bienten, den Dienst seiner Diener und deren Kleidung, sein Mannschenken die Brandopfer, die im Tempel Jahwes darbracht, wo sie zu tiefst beindruckt. 6. Und sagt zum König, was ich in meinem Land über den Taten und den Weisheit gehort habe, hat sich als vollkommen wahr erwiesen. 7. Ich wollte den Berichten nicht glauben, bis ich selbst hier herkam in des mit eigenen Augen so, tatsächlich word mir nicht einmal die Hafte erzählt, den Dane Weisheit und den Reichtum betreffen bei weitem die gerückt, die ich vernommen habe. 8. Glücklich sind Dane Frauen und glücklich sind dies Dane Diener, die stets vor dir stehen und Dane Weisheit horen dürfen. 9. Gepriesen sei Jahwe, Dane Gott, deren dir gefallen fanden dich auf den Thron Israel setzte, die Jahwe Israel uig leert, hatte dich zum König bestimmt, damit du recht und gerechtig keet orsubst. 10. Sie schenkte dem König 120 Talente Gold, ein betrachtlich Mensch Gewürz und Edelstein, ein solche Mensch und Gewürzen word Danik nie wieder empfangen, why die Königin von Saba König Salomo überreichte. 11. Orch die Schiff Hirams, die Gold aus Ophi Holten, brachten ein gross Mensch Sandelholz und Edelstein mit sich. 12. Aus diesem Sandelholz ließ der König Stutzen für den Tempel und den Königlichen Palast so isithen und hafen für die Sänger und Fertigen, die Ratiges Sandelholz word sie the weder importiert noch gesehen. 13. König Salomo gewort der Königin von Saba als, was sie sich wünschter und begehrt, zu satzlich zu den Geschenken aus seiner eigenen Königlichen Großzügigkeit, danach kurti sie mit ihren Dienern in a Land Zurück. 14. Das Gewick des Golds, das Salomo Jarlik erhielt, belief sich auf 666 Goldtalent, 15. Abgesehen von den Einnahmen aus Karawanen, dem Handel der Korflut, den Abgeben aller Könige der Steppenbewohner und den Stadthalten des Lands. 16. König Salomo ließ 200 Großschilder aus getriebenem Gold und Fertigen, wobei für jeden Schild 600 Shekel Gold verwendet worden. 17. Zusatzlich fertigt 300 kleinere Schilder aus getriebenem Golden, für die Jewels drie Minen Gold benötigt worden, dies platziert der König im Haus des Libanonwalds. 18. Des Weiteren ließ der König einen großen Thron aus Elfenbein herstellen und Übersorg in mit reinem Gold. 19. Der Thron besaß 6 Stufen, ein abgerundet Rückenlehn und in beiden Seiten des Sitzes Armlehnen, neben denen Jewels sway lowen standen. 20. Auf den 6 Stufen standen ins Gesamtswulf Lohen, Jewel 6 auf jeder Seat, ein deratiges Kunstwerk war zuvor für kein anders Königreich angefertigt worden. 21. Altrink gefass König Salomos wären aus Gold, ebenso wie samtlich gerät im Haus des Libanonwalds aus reinem Gold bestanden, da Silber zu Salomos Zeiten als Wertlos Gold. 22. Der König unterhielt Tarshish Schiff auf See, die zusammen mit Hirams Schiffen Aldri Jar Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Fauen brachten. 23. König Salomo übertraf Alkoniger der Erde und Reichtum und Weisheit. 24. Daher wünschte die Gans Welt, Salomo zu sehen, die Weisen Wert zu horen, die Gott im Ins Hers gelegt hat. 25. Debi brach Jeder besuche Jarlik Geschenk mit. Runter Silben und Goldin Gegen stand, Gewander, Waffen, Gewürz, Förder und Multier. 26. Salomo sammelte Zahlreich Streitwagen und Reiteren, Abisas 1400. Streitwagen und 12,000 Reiter, die in den Wagenstatten und in der Nahe des Königs in Jerusalem stationiert. 27. Der König sorgte dafür, dass Silber in Jerusalem so reichlich vorhanden war wie Stein und Zedenholz so häufig wie Malbier Feigenbaum in der Niederung. 28. Salomos Ferder Worden Aus Ägypten Importiert, Wobei Dikoniglichen Handler Seigigen Bezahlung in Grossen Mengen Erworben. 29. Ein Streitwagen Word für 600 Shekel Silber Aus Ägypten Einschfert und ein Ferd für 150 Shekel, Auf dies Weise Worden Sie durch die Vermittlung der Handler und Alkoniger der Hetheter und der Aramer Weiterverkauft.